Shavuot. Shavua heißt Woche. Shavuot, Wochen. Shavuot, Wochen. Wenn wir ein Wort, die Endung O-T, addieren, wird das Wort zum Plural. In diesem Fest wird der Psalm 67 gelesen. Das ist ein Psalm, der von der Ernte spricht. Wir gehen zum Psalm 67. Halleluja! Es ist ein Fest von den drei wichtigsten. Es sind drei Feste, die Yahweh in der Tora angeordnet hat. Das erste Fest ist Pesach. Pesach ist zusammen mit Hamatza verbunden. Das zweite ist Shavuot und das dritte ist Sukkot. Psalm 67. Elohim sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Es danken dir, Elohim, die Völker. Es danken dir, alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst, die Völker auf Erden. Es danken dir, Elohim, die Völker. Es danken dir, alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns, Elohim, unser Elohim. Es segne uns, Elohim, und alle Welt fürchtet ihn. Baruch Hashem. Es wird von der Ernte gesprochen. Dieses Fest ist in verschiedenen Büchern der Tora geschildert. Und das ist eine Zusammenfassung des Festes. Wir gehen zum Shemot 34. In diesem Fest der Ernte laden wir euch ein, Früchte wie Orangen, Birnen, Bananen, Zitronen und so weiter zu bringen. Wir bringen auch Honig. Die Tora ist süßer als der Honig, der aus der Honigwabe kommt. In Psalm Tehillim 19 wird darüber gesprochen. Baruch Hashem, bitte bring auch Süßigkeiten für unsere Kinder. Wir werden dieses Fest mit viel Freude feiern. Exodus 34, Vers 22. Gottes Wort sagt, das Wochenfest, Shavuot, sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Lese, wenn das Jahr um ist. Im Pasuk 23 steht, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, erscheinen vor dem Herrscher, dem Herrn Yahweh, den Elohim Israels. Warum dreimal im Jahr? Wegen der drei wichtigsten Festen. Pesach und Hamatza sind zusammen in ein Fest verbunden. Danach kommt Shavuot und dann Sukkot. Wir gehen zum Levitikus Vayikra 23. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Bruder, Schwester, ihr müsst die Feste gut verstehen, damit ihr wisst, warum ihr zum Tanzen kommt, warum ihr das Wort des Herrn hört, warum ihr das Brot isst und warum ihr euch das Leben bedankt. Und so on. Ihr müsst alles verstehen. Levitikus Kapitel 23, Vers 1. Gottes Wort sagt, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlung. Dies sind meine Feste. Und er fängt mit dem Schabbat an. Das kann man im Pasuk Vers 3 lesen. Wenn ihr auf der Straße jemanden treffen würdet und diese Person dir sagen würdet, in Gozo y Paz konvertiert man die Leute zum Judentum. Nein, wir konvertieren niemanden zum Judentum. Bitte, hört gut zu. Hier steht im Pasuk Vers 2, Dies sind die Feste Jahwes. Es steht nicht, dass die Feste dem jüdischen Volk gehören. Gewiss, das jüdische Volk, die Bene Israel, wir haben die Feste als Erbschaft bekommen. Aber die Feste sind für Jahwe. Die Feste sind für ihn, Baruch Hashem. Wir gehen zum Vers 15 bis 17. Dort in Levitikus Kapitel 23. Danach sollt ihr zählen vom Tagen nach dem Schabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet. 7 ganze Wochen bis zu dem Tag nach dem 7. Schabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer Jahwe dem Herrn opfern. Ihr sollt aus ihren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer, von 2 Zentel feinsten Mehl, gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für Jahwe den Herrn. Es gibt viel aus diesen 3 Versen, Pasukin, zu lernen. Als Nummer 1, wenn ihr im Pasuk 15 seht, danach sollt ihr zählen von Tage nach dem Schabbat. Er redet vom Pesach. Da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen, die Woche hat 7 Tage, also 7 mal 7 gleich 49. Und wo ist der andere Tag? Weil es 50 sind. Hier steht es. Im Pasuk 16 steht, bis zu dem Tag nach dem 7. Schabbat, nämlich 50 Tage. Also, es sind 50 Tage. Baruch Hashem? Baruch Hashem? Sollt ihr zählen? Also, 7 mal 7, 49, plus der Tag nach dem 7. Schabbat, gleich 50 Tage. Und dann ein neues Speisopfer dem Herr Jahwe Opfer. Derjenige, der es vorher nicht verstanden hat, hat er hier das Erklärung. Baruch Hashem, Halleluja. Tut nicht, als ob ihr es schon wusstet. Ihr wusstet es nicht. Einige wussten es schon, aber andere würden sagen, ja, ich wusste schon. Wirklich? Man muss bescheiden sein. Der bescheiden ist, will mehr lernen. Falls es ihr schon wusstet, Baruch Hashem, Yahweh, wenn ihr es nicht wusstet, Herrlichkeit zu dem ewigen Vater, jetzt wisst ihr es. In Vers 17 steht, ihr sollt aus ihren Wohnungen 2 Brote. 2 Brote gleich 2 Zeugen, 2 Häuser. Wir haben schon von den 2 Zeugen gesprochen. Und warum 2 Brote? 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zentel feinsten Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für Jahwe, den Herrn. Hier werden die Brote mit Sauerteig gebacken. Und ich habe gelernt, dass Hamatza bedeutet ungesäuertes Brot, weil Joshua keine Sünde hatte. Halleluja! Die 2 Brote hier ohne Sauerteig. Eins vertritt das Haus Israel und das andere Brot vertritt das Haus Juda. Beide Brote sind gesäuert. Das heißt, dass es noch Sünde in beiden Häusern gibt. Aber in der neuen Geborenen sollte keine Sünde mehr geben, weil die neue Geborene nicht mehr sündigen. Meine Lieben, es gibt noch Sünde im Haus Israel und im Haus Juda. Es gibt noch Sünde im Haus Israel, aber nur in denjenigen, die nicht konvertiert sind. Wir, die schon konvertiert sind, sollten keine Sünde mehr haben. Baruch Hashem, Halleluja! Der Sauerteig ist Synonym von Sünde. Der Sauerteig ist Synonym von Sünde. Yeshua HaMashiach sagte, man sollte auf die Sauerteig der Pharisäer achten. Der Sauerteig war die Heuchelei. Ein Heuchler ist derjenige, der sich Bene Israel nennt, aber er noch sündigt. Er hat Sauerteig, wir die zwei Brote. Wenn ihr euch in Heiligkeit hält, dann gehört ihr nicht zu den zwei Brote. Jetzt werdet wir den Vers 21 von Levitikus 23 lesen. Gottes Wort sagt, und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei eurem Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Meine Lieben, bitte hör gut zu. Viele haben gesagt, dass das einzige Fest, das wir in das Millennium feiern werden, ist Sukkot. Nein, wir werden in das Millennium alle Feste feiern. Halleluja! Rosh Chodesh, der morgen wird, wird auch in das Millennium gefeiert. Das ist eine Prophezie, die im Buch Jesajahu, Jesaja, Kapitel 66, Vers 23 ist. Gottes Wort sagt, und alles Fleisch wird einen neuen Mond nach dem anderen und einen Schabbat nach dem anderen kommen, um von mir einzubetten, spricht der Herr Yahweh. Monat nach Monat, dann, es ist eine Prophezie für das Millennium. Alle Feste, alle, der Schabbat ist das erste Fest. Das findet man in Levitikus 23, Verse 1 bis 3. Wir werden alle Feste in das Millennium feiern. Eine Frage, wer wird dieses Fest feiern? Nur die, die neu geboren sind. Nur die, die den Schabbat und die Feste halten. Weil, wenn nicht, was wird man an das Millennium lehren? Sonntag? Weihnachten? Muttertag? Werdet man das lehren? Das existiert überhaupt nicht. Ich möchte eine kurze Erklärung geben, die in unserer Homepage ist. Der Tag der Mutter entwickelte sich wegen der Verehrung von einer römischen, heidnischen Göttin genannt Maya. Aus dieser Göttin entwickelte sich der Muttertag. Jedes Mal, wenn eine Person den Muttertag feiert, irgendwie wird diese Göttin gefeiert. Als Bene Israel, dieser Muttertag existiert nicht mehr für uns. Ihr könnt es nicht mehr feiern. Baruch Hashem, Mutter, Schwester, eure Kinder sollten euch jeden Tag ehren. Jeden Tag sollten sie es tun. Wir haben gesehen, dass dieses heidnische Fest ist nur ein Blödsinn. Vergebe mir den Ausdruck. Aber viele Kinder sagen, Mutter, ich werde dir eine Waschmaschine schenken, damit du meine Wäsche wäschst. Mutter, ich werde dir einen Mixer geben, damit du mir meine Milkshake machst. Alles ist für den Sohn. Was ist für die Mutter? Nichts. Also, Shavuot ist ein Ruhetag. Es ist ein Shabbaton. Ich habe euch gesagt, derjenige, der diesen Tag halten kann, hält ihn. Und wenn nicht, sendet euch nach diesem Tag. Der ewige Vater will euch eine gute Arbeit geben, damit ihr diesen Ruhetag halten könnt. Baruch Hashem, nur dann werden wir die Herrlichkeit Elohim sehen. Ihr werdet die Herrlichkeit Elohim sehen. Wir gehen zum Deuteronomium Devarim Kapitel 16. Wir haben ein kleines Buch veröffentlicht. Ihr werdet es bald in der Bibliothek haben. Es ist nicht, um Geschäfte zu machen. Wir machen hier kein Geschäft aus Gottes Wort, aus Elohims Wort. Im Buch kommt auch, was ich über den Muttertag gesagt habe und viel mehr. Bitte, merkt, dass dieses eine Zusammenfassung von Shavuot ist. Ihr könnt sie benutzen, um die neuen Geschwister lehren zu können. Deuteronomium Kapitel 16, Vers 9 bis 11. 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt und sollst das Wochenfest halten, dem Herrn Yahweh, deinen Elohim, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr Yahweh, dein Elohim, gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn Yahweh, deinen Elohim, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, andere Städte, die der Herr Yahweh, dein Elohim, erwählt wird, dass sein Name da wohne. Baruch Hashem. Wir machen wieder eine Zusammenfassung. Vers 9. 7 Wochen. 7 Wochen, 7 mal 7 gleich 49. Wir haben schon in Levitikus gelesen, dass noch ein Tag dazu gezählt wird. Wer hat den Tag dazu gegeben? Yahweh. Yahweh war es. Deswegen sind es 50 Tage. Sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Hammel legt. Vers 10. Und sollst das Wochenfest halten, dem Herrn Yahweh, deinem Elohim, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr Yahweh, dein Elohim, gesegnet hat. Bitte, pass gut auf, an jenen Feste, die Shabbaton sind, es sind besondere Schabbate, werden freiwillige Gaben gegeben. Man gibt nicht irgendwelche Gabe. Wir geben nicht irgendwelche Gabe. Wir müssen nirgendwelche Sache geben. Ich, wie Pastor oder Roy, muss ein Vorbild sein. Ich darf keine Reste meiner Geldbörse als Gabe für Elohims mehr geben. Ich darf keine Reste meiner Geldbörse um Paketen mit Material zu anderen Ländern verschicken, wo man das Material haben möchte. Wir müssen reichlich geben und nicht für den Luxus des Pastors, sondern für das Werk des Herrn. Halleluja! Also, die Gabe ist freiwillig. Schau mal, meine Lieben, in vielen Gemeinden wird die Gabe in einem Kuvert mit dem Namen der Personen abgegeben, um zu wissen, wie viel Geld diese Leute geben. Und wenn sie keine Gabe abgeben, werden sie gerufen und gefragt, warum sie keine Gabe abgegeben haben. Meine Lieben, so geht es nicht. Die Gabe ist freiwillig. Halleluja! Wer hat das mit dem Kuvert erfunden? Die verschiedenen Kirchen. Das ist antibiblisch. Meine Lieben, es soll freiwillig sein. Wenn ihr das in eurem Herz fühlt, lobt dem Herrn. Wir sind frei. Yahweh gab uns Freiheit mit seiner Tora und nicht, dass wir Sklave durch einen Kuvert werden. Wie furchtbar ist, dass die Pastoren werden ewige Verdammnis mit der Sache des Kuverts haben. Meine Geschwister, es ist freiwillig. Es ist freiwillig. Es steht am Ende des Verses, wie dies der Herr Yahweh, dein Elohim, gesegnet hat. Er hat euch viel gesegnet, Herrlichkeit für Elohim. Ihr werdet viel geben. Er hat mich sehr gesegnet, Herrlichkeit für Elohim. Ich muss viel geben. Und nur so werden wir Mercedes zu anderen Orten schicken. 3 Geschwister werden diese Woche nach Tlaxcala gehen. Wir haben schon gebetet, damit sie als Schaliach hingehen. Man hat ihnen schon das Material gegeben. Und wir reklamieren, dass diese CDs werden sich in Zehner, Tausenden und Millionen verwandeln. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Halleluja. Bitte schau mal, wie der Vers 11 sagt. Sollst du fröhlich sein? Das Tanzen spielt hier eine große Rolle. Vorher sind wir zu den weltlichen Tanzen gegangen. Warum sollten wir nicht für den ewigen Vater tanzen? Halleluja! Mahol Kadosh! heiliger Tanz. Falls ihr die Schritte nicht gut beim Tanzen macht, das macht nichts. Wir machen hier keinen Wettbewerb. Aber es ist schön, wenn ihr die Hände aufhebt, um den König zu verehren. Vor der Predigt übte man für das Fest. Und ich habe vielen Geschwistern gesagt, dass wenn sie wollen, warte ich auf sie am Montag auf, um ihnen eine kosmetische Chirurgie in der Lippen zu machen. Hier bei den Lippen ein paar Stiche, damit sie lächeln. Ihr müsst das verbitterte Gesicht wegnehmen. Ihr habt schon vergeben und Vergebung vom Herrn erhalten. Ihr müsst kommen, um euch zu erfreuen. Ihr müsst euch kommen zu erfreuen. Die Feste sind, damit man sich erfreut. Wir hatten vorher unsere Clownerei bei den Festen eures kleinsten Neffes, Luisito, und so weiter gemacht. Wir kamen zum Fest als Clown und wir alle machten viel Blödsinn. Wenn ihr das nicht getan habt, ich habe es getan. Wir waren in dieser weltlichen Dummheit. Wir haben den stolzigen Junge gefeiert, der einen Wutanfall bekam, weil er wollte, dass wir ihn die Mañanitas sangen. Die Mañanitas, die der König David sang. König David, David hat niemals Mañanitas gesungen. Dort wart ihr fröhlich und ihr kommt zur Kehila mit einem verbitterten Gesicht. Furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Nein, meine Lieben, wir müssen hier fröhlich sein. Lob dem Herrn, da er lebt. Fröhlich, fröhlich, meine Lieben. Baruch Hashem. Hör gut zu, was ich sagen werde. Und das ist die Wahrheit. Die Hochzeiten, wo man sich bedrängt, sind bei der katholischen Hochzeiten. Die langweiligsten Hochzeiten sind die christlichen Hochzeiten. Die fröhlichsten Hochzeiten sind die Hochzeiten der Bnei Israel, die jüdischen Hochzeiten. Halleluja, Halleluja. Als ich zur katholischen Hochzeiten ging, stellt ihr euch sie vor, man blamierte sich sehr. Als ich zu einer christlichen Hochzeit ging, waren alle mit verbitterten Gesichtern. Da sie nicht tranken, der Kuchen wurde serviert und danach gingen wir nach Hause zurück. Es gab keine Stimmung. Das Christentum ist bitter, der Messianismus nicht. Bei uns ist es schon 2 Uhr morgens und wir möchten nicht nach Hause gehen. Wir wollten weiter für den Herrn tanzen. Halleluja! Also, ihr werdet kommen, um ihr euch in Shabbat zu erfreuen. Und wenn nicht, dann bleibt lieber zu Hause. Baruch Hashem? Baruch Hashem? Amen. Warum habt ihr früher sehr getanzt und hier tanzt ihr nicht? Es gibt eine Bindung und wir müssen sie brechen oder entsagen. Wir müssen sie brechen. Kommt zum Büro und ihr werdet Hilfe bekommen. Vers 11. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn Yahweh, dein Elohim, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt. Der Fremdling, die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr Yahweh, dein Elohim, erwählt wird, dass sein Name da wohne. Alle müssen fröhlich sein. Alle müssen fröhlich sein. Yahweh ist wunderschön. Und er möchte, dass seine Kinder fröhlich in seinen Festen sind. Halleluja! Ihr müsst fröhlich zum Feste kommen. Viele von uns kommen sehr müde, weil wir von der Arbeit kommen. Viele von uns arbeiten bis spät in der Nacht. Hier verschwindet die Müdigkeit. Meine Seele erhebt dich, Yahshua HaMashiach. 3 Monate nach dem Auszug der Bene Israel aus Ägyptenland kamen sie zum Berg Sinai. Hier ist etwas sehr wichtig, dieser Predigt. 3 Monate nach dem Auszug der Bene Israel, die Kinder Israels aus Ägyptenland. Wo kamen sie an? Zum Berg Sinai. Yahweh, Gott, Elohim, sagte Mosche, er solle das Volk versammeln, um die Tora zu erhalten. Die Gebote, die Gebote. Wir gehen zum Exodus, Kapitel 19. Wir haben auf der Welt merkwürdige Dinge gemacht. Warum sollten wir uns nicht zur Kehilla kommen, um uns mit dem König und mit dem Geschwister zu erfreuen? Es ist eine Freude, den König Jahwe zu verehren. Halleluja! Exodus Kapitel 19, Vers 1. Am ersten Tag des dritten Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf dem Tag kamen sie in die Wüste Sinai, denn sie waren ausgezogen von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste, gegenüber dem Berge. Und Mosche stieg hinauf zu Gott Elohim, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügel und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Baruch Hashem, bitte, hör die Botschaft gut zu. Jahwe sagte Mosche, steige zu mir hinauf, ich möchte mit dir sprechen. So sollst du den Israeliten sagen, der Ewige wählte Israel, das kleinste Volk aus, das bedeutungslose Volk, damit es sich nicht rühmte, und er wollte ihnen seine Tora geben. Jetzt haben wir sie, aber in jenem Moment wollte er ihnen seine Tora geben. Zeit der Zukunft. Meine Lieben, ihr seid mit aufgenommen. Ihr seid mit aufgenommen. Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen? Deswegen sagte Jahwe HaMashiach immer, derjenige, der Ohren hat, um zu hören, hört. Man muss immer hören. Schma Israel, höre Israel, das Schofar hören. Der Befehl ist immer. Hören, hören, hören und danach handeln. Und wir sollten nicht nur Hörer sein, sondern auch Ausführender. Ausführender der Tora, des Wort Gottes. Ich lese weiter vor. Um meinen Bund halten. So sollt ihr meinen Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also, wenn ihr die Tora hält, dankt Jahwe HaMashiach, dann ihr seid geschätzte Schätze. Baruch Hashem, merkt ihr, was der Herr hier sagt? Merkt ihr, dass wenn ihr die Tora von Jahwe HaMashiach, Yahweh, hält, seid ihr ein besonderer Schatz? Jahwe, Yahweh ist der gleiche, Elohim, Gott. Es gibt keine drei Götter. Wie viel von euch habt es verstanden? So sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Meine Lieben, nicht jedermann trägt Talit, nicht jedermann trägt das Parohet, nicht jedermann nur die Bene Israel. Wusstet ihr, dass diese Bekleidung wir von Hasatan und seine Kinder gehasst? Wir lieben unsere Bekleidung, unsere Erbschaft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danach rief der Ewige zum Volk, weil sie Kohen, Priester für die ganze Welt, für die ganze Erdewelt sein sollten. In Vers 6 sagt Gottes Wort, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein, dass sie die Worte, die du den Israeliten sagen sollst, und eine Enthüllung des Ewigen kommt. In Vers 11 gesagt, und bereitet sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr Yahweh vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Das wird sich wiederholen. Wir befinden uns in der Dämmerung des dritten Tages und die große Trübsal wird bald geschehen. Und der Antimaschiach wird erscheinen und vor dem Zorn wird Elohim Yahshua kommen, um seine Kinder zu mitnehmen. Baruch Hashem, Yahweh, Yahshua. Vers 12. Und siehe, eine Grenze um das Volk und spricht zu ihnen. Hütet euch, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Vers 13. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn, der Schofar, so steht in der originalen hebräischen Bibel, lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Vers 14. Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie und sie wuschen ihre Kleider. Der Auftrag ist in Vers 10, und der Herr Yahweh sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen. Also, zu jedem Festen sollte man sehr sauber kommen. Trägt keine schmutzige Parohets, trägt eure Talit sehr sauber. Alles muss nach Sauberkeit riechen. Baruch Hashem, Halleluja. Vor allem soll eure Seelen sauber sein und auch eure Bekleidung. Vers 15. Und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag und keiner rühre eine Frau an. Brüder, ich werde euch einen Rat geben. Männer, die mich hören und die zu dieser Kehila gehören und auch die, deren Frauen hier sind. Möchtet ihr die Herrlichkeit Elohim sehen? Möchtet ihr Wunder sehen? Möchtet ihr Heilungen sehen? Möchtet ihr spektakuläre dämonische Befreiung sehen? Habt kein Sex 3 Tage lang vor Schabbat und ihr werdet die Herrlichkeit Elohim sehen. Das ist noch gültig. Das ist eine ewige Satzung. Halleluja! Wenn man in die Ehe sich einigt und die beiden sagen, wir werden uns nicht anrühren, wir werden beten, fasten, da Schabbat kommt, ihr werdet die Herrlichkeit Elohim sehen. Wenn man die ganze Zeit dem Fleisch vergnügt, wird diese Person niemals gebraucht. Niemals. Also, die Ehepaare 3 Tage lang ohne Sex. Habt ihr es gehört, meine Geschwister? Halleluja! Tu es! Ihr werdet die Herrlichkeit Elohim sehen. So haben gesagt, dass wir auch die Gefräßigkeit meiden sollten. Elohim wollte, dass das Volk ein Königreich von Kohanim, vom Priester für die ganze Welt wurden. Bitte, schreibe diese hebräische Worte auf. Na, Trennungsstrich. Ashe, Trennungsstrich. V, Trennungsstrich. Nichmach. Nasech venichmach. Das bedeutet, wir stimmen zu, bevor es wir gehört haben. Sozusagen. Moshe sagte ihnen, Elohim wird mit uns sprechen. Und sie antworteten, Nasech venichmach. Wir stimmen zu mit allem, was Elohim Yahweh sagt, bevor wir es gehört haben. Sie waren mit alles einverstanden. Yahweh gab den Befehl. Er gab die 10 Gebote, die 10 Mitzvot. Leider haben sie später das goldene Kalb verehrt. Meine Lieben, wir gehen zum Deuteronomium Kapitel 16, Vers 16. Schabbat ist ein sehr schönes Fest. Gottes Wort sagt, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn Yahweh, deinen Elohim, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, Hamatza, Pesach, zum Wochenfest, Schabbat, und zum Laubhüttenfest, Sukkot. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn Yahweh erscheinen. Also, man bringt die Gabe. Es ist ein Schabbaton. Und trotzdem, man bringt seine Gabe. Es ist ein großes Schabbat. Trotzdem bringt man die Gabe. Baruch Hashem, hier habt ihr die Zitate. 50 Tage, nachdem sie das Rote Meer überquerten, erhielten sie die Tora. Ich wiederhole. 50 Tage, nachdem sie das Rote Meer überquerten, erhielten sie die Tora. Sie überquerten das Rote Meer, dank Yahweh, der das Meer öffnete. Im Jobbuch steht, dass Yahweh das Wasser gefroren hat, und sie gingen durch. 50 Tage nach diesem Ereignis erhielten sie die Tora. Die Tora. Morgen werden wir zur Kehila voll Freude kommen. Baruch Hashem, es ist eine Erinnerung, als Elohim die Tora gab. Also, meine liebe Geschwister, vorher haben wir viele Götzen verehrt. Diejenigen, die Guadalupanos und Jukileros waren, haben mit viel Freude die Bilder dieser Götzen sehr hoch getragen. Jetzt haben wir die Tora Yahwehs sehr, sehr hoch. Wir kommen rein tanzen und das ganze Volk applaudiert. Das ganze Volk ist sehr fröhlich. Wir sind alle voll Freude. Jedes Mal, wenn ich das Sedes vor der schlechten Interpretation der Tora verschenke, halte ich die Tora, die Gebote, so hoch und ich sage ihnen, dass ich mich nicht Mose halte. Ich bin nicht Mose. Ich bin nicht Mose. Nein, aber jeder More, Lehrer der Tora, Roe, einer messianischen Kehila, hat die Verpflichtung, die 10 Gebote dem Volk zu zeigen, damit das Volk dem Herrn verehrt. Und der Roe, Pastor, ist auch ein Teil des Volkes. Halleluja! Das werden wir morgen machen. Morgen ist nicht Schabbat, aber wir werden eine Generalprobe machen, damit das Fest von Schabbat besser gefeiert wird. Halleluja! Meine Lieben, ihr werdet hier sein. Halleluja! Es ist gut. Also, 50 Tage nach Yahshua HaMashiach Auferstehung wurde sein Ruach HaKodesh, sein Heiliger Geist, ausgegossen. Derjenige, der die Torah nicht studiert, versteht nichts von dem neuen Bund. Also, 50 Tage, nachdem sie das Rote Meer überquerten, erhielten sie die Torah. 50 Tage nach Yahshua HaMashiach wurde den Heiligen Geist, den Ruach HaKodesh, ausgegossen. Was haben die Jünger und die anderen Personen gemacht, als sie in dem Unterkunft waren, wo Yahshua das Pessach mit seinen Jüngern feierte, bevor er gekreuzigt wurde? Haben sie auf den Heiligen Geist, auf den Ruach HaKodesh gewartet? Nein, sie haben Shavuot gefeiert, da es 50 Tage nach der Auferstehung Yahshua HaMashiach waren. Sie haben Shavuot gefeiert. Als der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, ausgegossen wurde. Deswegen, es ist wichtig, dass ihr zum Fest von Shavuot kommt, da die Anwesenheit des ewigen Elohims in jedem Fest ist. Morgen ist Rosh Chodesh, das ist auch ein Fest, aber nicht von den wichtigsten. Trotzdem ist die Anwesenheit Yahweh, Yahshuas, im Fest. Er ist auch beim jeden Shabbat. Halleluja! Wenn ihr nicht zu den Festen kommt, verpasst ihr etwas sehr Schönes und Besonderes. Zu uns kommt nicht irgendwelche Person. Zu uns kommt der König des Himmels. Wenn ihr zum Schabbat nicht kommt, verpasst ihr die Segnung. In jeder Predigt, der Herr verwandt, erbaut und tröstet uns. Halleluja! In jeder Predigt lernen wir von seiner Tora. Ihr müsst es verstehen, weil wenn ihr nicht zu einem Schabbat kommt, weil ihr es nicht wollt oder nicht, weil es etwas Wichtiges oder etwas Ernstes habt, dann verpasst ihr an diesem Schabbat eine Segnung. Und diese Segnung wird niemals zurückkehren. Niemals. Ich schlage euch vor, dass ihr eine Segnung nach den anderen addiert und nicht, dass ihr Segnungen von eurem Leben, eurer Frau, euren Mann, euren Kindern abzieht. Bitte, denkt daran, Yahweh sagt, dass er zwischen den Lobserhebungen wohnt und vor allem in den Lobslieder eines Festes. Morgen wird er uns besuchen. Wenn ihr es glaubt, wollt, tu es. Und wenn nicht, ihr tut mir sehr leid. Ihr sagt manchmal, mir ist es egal, ich gehe heute nicht zum Schabbat. Morgen wird es schon Rosh Chodesh sein. Ich war in der Gemeinde schon am Freitagabend. Ich war schon am Schabbat. Was hat der Pastor? Morgen gibt es noch ein Fest. Das Fest ist weder für den Pastor noch für euch. Es ist das Fest Jahwes. Wenn ihr keine Segnung wollt, dann kommt morgen nicht. Wenn ihr noch eine Segnung wollt, dann kommt morgen. Baruch Hashem, wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach, aber ihr werdet die Kraft. Wir werden sie gebrauchen und vor allem wir, wie die ganzen Sachen auf der Welt sind. Die Kraft des Heiligen Geistes, des Ruach HaKodesh empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wisst ihr was? Der ewige Elohim erlaubt, dass diese Kehila durch das Webseite des Internets die Arbeit des Herrn macht. Und die Herrlichkeit ist nur für Yahshua. Wir haben schon viele Orte erreicht, wo wir es nicht gedacht haben. Deswegen war der Aufruf Tehuacan, die Gegend und dort da. Halleluja! Bitte, passt gut auf, was Yahshua sagt. Er hat seinen Talmidin, seinen Jünger gesagt, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes hatte. Das Gleiche ist für heute. Wir haben auch die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagte ihnen auch, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie den Heiligen Geist empfingen. Die Apostel, die Schaliach, die Talmidin haben nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden. Glaube es mir, meine Geschwister. Aber sie sagten, wir werden gehorchen. Es kommt das Fest von Schabbat. Wir werden uns versammeln. Und sie haben das Fest von Schabbat gefeiert. Und der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, ausgegossen wurde. Habt ihr es verstanden? Sie haben sich nicht versammelt, um den Heiligen Geist zu erhalten. Sie wussten nicht, wann er kommen sollte. Sie waren dort und erhielten sie den Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist. Es kann sein, dass der Herr morgen, während Rosh Chodesh, euch mit dem Heiligen Geist taufen möchte. Ich habe 3 Tage gefastet. Hände würde auf euch am Mittwoch und im Schabbat aufgelegt. Ich mache keinen Blödsinn. Ich halte die Heiligkeit. Die Herrlichkeit ist für Yahshua HaMashiach. Und es ist besser, dass ich es tue. Und ihr sollt es auch tun. Also, der Ruach HaKodesh wird seine Werke in dir, Bruder, Schwester, und in mir tun. Halleluja! Ihr, die gehorsam wart, bereitet euch vor. Ihr werdet Segnungen bekommen. Aber, kommt zu den Festen. Ihr sollt kein Fest verpassen. Es ist ein Gebot. Es ist nicht nach Wahl. Es ist nicht, weil ihr es wollt oder nicht. Man kommt, weil man den Herrn liebt. Es ist ein Gebot. Halleluja! Der Vers 8 sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Bitte, passt gut auf, dass es mit dem eigenen Haus anfängt. Seid ihr auch Zeugen in eure eigenen Häuser gewesen? Seid ihr als Vorbild euren Vater, eure Mutter, eure Tante, Onkel, Kinder, Großeltern und so weiter? Nach Jerusalem, nach eurem Haus, geht ihr weiter weg zum Judäa und ihr fängt mit eurer Kolonie an, danach eure Stadt. Wir gehen zu einer anderen Stadt. Wir gehen zu der Republik. Wir gehen zu anderen Ländern und wir sind schon dort. Halleluja! Ich könnte nicht jetzt in Kolumbien, Spanien, Chile, Venezuela, Argentinien und so weiter lehren, wenn ich ein Feige wäre und ich hätte nicht meinen eigenen Bruder im Blut darüber gelehrt oder meinen Nachbarn, meiner Kolonie oder meinen Nachbarn gegenüber oder den Leuten im ganzen Tehuacán. Ich konnte es nicht machen. Der ewige Vater hätte mir keine Erlaubnis gegeben, es zu tun. Der ewige Vater sieht, wenn man eine Feige ist. Wenn es so ist, gibt er keine Segnungen und keine Salbung. Er gibt keine Macht. Er unterstützt nicht, aber wenn eine Person beweist Mut, wie ihr und ich, die Herrlichkeit ist für Jeschua und es ist unsere Verpflichtung, dann werdet er uns in andere Plätze gebrauchen. Wer hat es verstanden? Habt ihr schon eure Nachbarn von der Tora gesprochen? Wir haben vor 8 Tagen über die Höhle Tophet gesprochen. Also, wir müssen schnell anfangen. Meine Lieben, die Zeit wird kürzer. Jeschua sagte, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich habe den ewigen Vater gebetet, dass er uns erlaubt, zu weiter Orte die Tora zu bringen. Andere Orte, die wir noch nicht erreicht haben. Baruch Hashem, die Geschwister aus Spanien haben schon angefangen, das Website in ganz Europa zu verbreiten. Sie sind in Europa auch. Fortschritte werden jetzt gemacht. Halleluja! Wir bedanken uns bei dem ewigen Vater. Halleluja! Die Herrlichkeit ist nur für ihn. Gesegnet ist Jeschua HaMashiach. Hör gut zu, meine Lieben. Wir werden Audios in Englisch in das Homepage hochladen. Wir werden E-Mails schicken zu Gemeinden weltweit, wo Englisch gesprochen wird. Wir werden mehr Seelen erreichen. Baruch Hashem. Halleluja. Wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Gottes Wort sagt, und als der Pfingsttag, Schabuot, gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Was wird hier gemeint? Ich werde euch von dem originalischen hebräischen Text zum Spanisch sagen. Als das Wochenfest kam, so sagte es, es sagt nicht der Pfingsttag. Als das Wochenfest kam, so sagten es, waren sie alle zusammen. Was haben sie gefeiert? Schabuot, Schabuot. Das sagt der originalische Text. Als das Wochenfest kam, nicht Pfingsttag, wenn ihr so liest, dann bleibt ihr mit einem römischen, griechischen Denken. Und ihr sagt, Pfingsttag. Nein, meine Lieben, sie haben Schabuot gefeiert. Was haben sie gefeiert? Schabuot, Schabuot. Vers 2. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Bitte, unterstreite, erfüllte. Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie vom Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt. Bitte unterstreite, erfüllt. Von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ich habe schon von den Gabe der Zungen gelehrt. Und es ist nicht der Bibi-Baba-Babu-Bu. Nein, es ist eine richtige Sprache. Es kann sein, dass man es nicht versteht. Aber es muss immer einen Dolmetscher geben. Ich wiederhole. Es ist nicht der Bibi-Baba-Babu-Bu. Nein, es sind keine Worte oder Silbe ohne Sinn. Das ist keine Gabe der Zungen. Nein. Meine Lieben, die Tatsache ist, dass sie Schabbat gefeiert haben und keinen Pfingsttag. Das existiert nicht. Sie haben das Wochenfest gefeiert. Sonst wird alles missverstanden. Sicher, es waren 50 Tage, aber man sollte das römische und griechische Denken beseitigen. Was ihr nicht vergessen sollt, ist, dass er das ganze Haus erfüllte. Und alle wurden von dem Heiligen Geist von Ruach HaKodesh erfüllt. Der Tag, an dem ihr mit dem Ruach HaKodesh erfüllt werdet, werdet ihr mit eurem ganzen Herzen, euren ganzen Kraft, mit euren ganzen Seele und mit eurem ganzen Denken dem Herr preisen. Ihr werdet beten, wie ihr es nicht getan habt. Ihr werdet fasten, wie es noch nicht gemacht habt. Ihr werdet die Schonhara, eure Vipernsprache, nicht mehr üben. Ihr werdet nicht mehr von den anderen sprechen. Ihr werdet euch in Heiligkeit leben. Was ihr nur interessieren sollte, ist es, wie ihr mehr Seelen erreichen könnt. Ihr interessiert euch die Sünde nicht mehr. Ihr werdet nur in Heiligkeit sein. Das fehlt ihr. Nicht allen, aber es fehlt schon. Gibt zu, das fehlt noch. Deswegen müsst ihr zum Fest von Schabbat kommen. Baruch Hashem, ihr müsst mit dem Ruach HaKodesh erfüllt werden. Wenn ihr noch nicht eure Hände beim dem Herr zu verehren aufhebt, dann sollt ihr anfangen es zu tun. Wir haben gesagt, dass wir echte Menorah sind. Falls ihr noch die Hände unten hält, oder hinter euch, oder ihr steckt sie respektlos in die Taschen, oder ihr kommt, wenn ihr wollt, dann seid ihr nicht mit dem Ruach HaKodesh erfüllt. Es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Eine Person, die richtig verehrt, oder sie sich niederkniet, sie betet, fastet und sündigt nicht mehr, sie wurde schon getauft, und sie fängt Früchte zu tragen. Ihr müsst Früchte tragen. Baruch Hashem, ihr könnt sagen nochmal, der Pastor mit der gleichen Geschichte. Doch, meine Lieben, ihr braucht es, weil die große Trübsal vor der Tür ist. Ihr braucht die Wunder von Yahweh machen zu können. Amen? Und ihr müsst die Leute von den Krallen Hasatans befreien. Amen? Die Prophezie, die in Sacharja Kapitel 8 steht, erfüllt sich schon. 10 Männer aller Sprachen der Heiden, einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen. In diesem Fall gibt es Leute, die andere Sprachen sprechen. Sie gehen in das Homepage, sie kennen zwei Sprachen und ergreifen beim Zipfel einen jüdischen Mann. Wer versteht die Prophezie? In Sacharja steht, dass 10 Männer aller Sprachen werden an den Zipfel eines Juden ergreifen und sie werden sagen, wir gehen mit dir, weil wir gehört haben, dass Elohim, Gott, mit euch ist. Die Geschwister, die aus Brasilien anriefen, sie sprechen Portugiesisch und auch Spanisch. Sie sind in das Homepage reingegangen und sie haben sich nach dem Zipfel eines Judens ergreifen. Wer versteht die Prophezie? Es gibt viele Spanier, die andere Sprachen sprechen, Katalanisch oder Baskisch, und sie ergreifen an die Zipfel eines Juden. Baruch Hashem, wir werden von Paraguay, Uruguay angerufen, und sie sagen, wir wollen, dass sie Pastor uns die Feste Jahwes lehrt. Sie haben auch nach dem Zipfel eines Judens ergriffen. Bruder, die schon gekleidet seid, Die Leute werden nach euren Zipfel ergreifen. Aber wie werden sie es machen, wenn ihr noch nicht zum Bund Abrahams eingetreten seid? Ihr habt noch keine Zipfel? Woher werden sie ergreifen? Von nichts. Wer hat es verstanden? Habt ihr schon die Prophezeie gelesen? Ich wiederhole, sie ist in das Buch von Sacharja. Von 10 Nationen werden sich in den Zipfel greifen. Meine Lieben, die Prophezeie erfüllt sich schon. Die Herrlichkeit ist für Jeschua. Halleluja. Meine Geschwister, lobt ihn, da er lebt. Toda Rabba Abba Kadosh. Die Prophezeie erfüllt sich vor unseren eigenen Augen. Habt ihr es verstanden? Baruch Hashem. Das Fest geht es darum, als Yahweh den Heiratsantrag zum Israel machte. Die Eheschließung war schon geplant. Alle neuen Geschwister dieser Kehila, bitte, hör gut zu. Yahshua wird nur Israel heiraten. Er hat keinen anderen einen Heiratsantrag gemacht. Die Hochzeit des Lammes sind mit Israel. Habt ihr es gehört? Nicht mit der christlichen Kirche, auch nicht mit anderen Kirchen. Nichts. Er heiratet nur Israel. Yahshua ist göttlich, aber er ist Jude und er darf keinen Heiden heiraten, der den Sonntag hält, Weihnachten und andere heidnische Festen hält. Aber ein Heide, der zum Gott Israel kommt, wird einer mit Israel und er darf Yahshua heiraten. Ihr seid zum Elohim Israels gekommen. Jetzt seid ihr eins mit Israel und ihr dürft Yahshua HaMashiach heiraten. Aber solange man nicht zum Gott Israel kommt, dann nicht. Also, wenn ihr noch nicht ganz überzeugt seid, dass diese die Wahrheit ist, empfehle ich euch, dass wenn ihr Yahshua heiraten möchtet, solltet ihr eins mit Israel sein. Wenn nicht, dann bleibt ihr aus der Hochzeit. Also, Yahweh machte Israel den Heiratsantrag und das Ketuba wurde unterschrieben. Der Ehevertrag. Baruch Hashem, die Bruchot, die Tafel der Gebote, als Moshe zurückkehrte, sah das Israel das goldene Kalb verehrte und die Ketuba wurde schon unterschrieben für die Hochzeit. Also, Moshe, das Vergötterungen des goldenen Kalbes sah, zerbrach die Tafel und die Hochzeit wurde nicht vollgebracht. Das Fest von Shavuot handelt sich darum. Wer versteht es? Meine Lieben, hör gut zu. Die Hochzeit wurde nicht vollgebracht, aber sie wurde nicht gestrichen. Die Hochzeit wird in weniger Zeit durchgeführt. Weniger als 10 Jahren. Wir haben Yahshua schon geheiratet. Halleluja! Wie erwartet ihr zu heiraten, wenn ihr nicht zu den Festen kommt? Wie dürft ihr heiraten, wenn ihr den Schabbat spukt? Wie? Wenn ihr auch nicht für Schabbat interessiert? Wie? Erkläre mir, mit wem ihr heiraten werdet. Ihr dürft Yahshua nicht heiraten. Das ist ernst und die Zeit wird kürzer. Nehmt es für ernst. Ich schimpfe mit niemanden. Ich ermahne euch nur. Ich empfehle euch, die Torah Yahshua mit dem ganzen Herzen zu lieben. Die Zeit wird kürzer. Wir gehen zum Exodus, Kapitel 32, Vers 25 bis 28. Also, nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespöttet ihrer Widersacher, trat er in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer dem Herr Yahweh angehört, da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi, und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Elohim Israels, ein jeder Gürtel, sein Schwert und die Lenden und geh durch den Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mosche gesagt hatte, und es fielen an dem Tage vom Volk 3000 Mann. Also, als Mosche vom Berg Sinai runterkam, sah er das Götzendienst des goldenen Kalbes. Er hatte heilige Eifersucht und zerbrach die Tafel. Die Hochzeit wurde nicht durchgeführt. Der Herr wollte Israel in jenem Moment heiraten. Wie gesagt, die Hochzeit wurde nicht gestrichen. Versteht ihr, worum es im Schabbat geht? Es geht um die Hochzeit. Halleluja! Es geht um die Hochzeit und die Übergabe der Tora. Deswegen kommen wir morgen, um für Schabbat zu üben. Wir werden es mit dem ganzen Herzen, Seele, Kraft und das Denken machen. Die Hochzeit wird bald mit den Bnei Israel durchgeführt. Joshua darf nicht mit Heiden heiraten. Yahweh ist Gnade. Wie viele Männer starben hier? Wir gehen zum Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38 bis 41. Kephas, Petrus sagte ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Yahshua HaMashiach zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn durch und euren Kinder gilt diese Verheißung. Nicht für diejenigen, die Götzen verehren und auch nicht für die Rom folgen. Also, an wen spricht Kephas? Zu den Römern? Zu den Griechen? Nein, er redete nur zu den Juden und allen, die fern sind. Die zehn Stämme waren schon zerstreut. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also, die Verheißung gehört Israel, auch die Patriarchen, die Bünde, alles. Halleluja! Schau mal, wohin die Prophezie geht. Fern, das heißt separat, Spanien, Portugal, und von dort kamen unsere Vorfahren. Falls ihr jüdisches Blut habt, fern. Und in der Dämmerung des dritten Tages wird die Hochzeit geschehen. Und die Hochzeit wird bald geschehen. Er heiratet dich und mich, weil er uns liebt. Wer versteht es? Hier steht fern. Also, die weit weg sind. Bitte pass gut auf den letzten Vers. Und allen, die fern sind. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ihr wurdet schon in der Dämmerung des dritten Tages gerufen. Ihr werdet sagen, ich bin hier geboren. Ja, aber biblisch gesprochen hat der ewige Vater uns zerstreut. Aber wir sind nicht von hier. Baruch Hashem, Vers 40 und 41 sagt, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das, und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort annahmen. Ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Yahweh hat immer Gnade. Der alte Bund wurde nicht ungültig gemacht. Es war wegen des goldenen Kalbes, dass 3000 Menschen starben und hier wurden 3000 geboren und erlöst. Halleluja! Also, wegen Yahwehs Gnade, Rahamin, und nicht weil wir es verdient haben, werden wir zum dritten Himmel gehen. Wir haben Götzen vorher verehrt, aber nicht das ganze Haus Israel wird erlöst. Nicht alle, nur ein Rest, der aus dem Götzendienst rausgeholt wurde. Wir müssen verstehen, dass es nur wegen seiner Gnade, Rahamin, war. Die Absicht, dass ihr eure Sünden entsagen möchtet, hat eine große Rolle gespielt. Falls ihr noch sündigt, empfehle ich euch, die Sünde zu entsagen, um Yahweh, Yahshua, heiraten zu dürfen. Yahweh darf keine Hure, keine Diebe, keine Lügner heiraten. Er heiratet nur einen Kadosh. Halleluja! Es macht nicht aus, dass ihr Talit, Zipfel oder Parochet 3. Es ist egal, ob ihr beschnitten seid. Wenn ihr kein Kadosh, heilig seid, geht ihr zur Hölle. Es ist besser, wenn wir die Heiligkeit halten, um wir den König heiraten zu dürfen. Halleluja! Also, 3000 starben und 3000 wurden geboren. Wo steht es, dass Joshua Israel heiratet? Das Fest von Shavuot bedeutet die Hochzeit und die Übergabe der Tora. Die Feste der Woche, 49 Tage plus einen Tag. Versteht ihr, meine liebe Geschwister? Wir gehen zum Hosea, Buch Kapitel 2, Vers 21. Gottes Wort sagt, ich will mich mit dir verloben, für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben, in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Zu wem redet er hier? In der Zeit Hoseas wurde die christliche Kirche noch nicht geboren. Nein. Also, er spricht zu Israel. Hier ist das Versprechen der Ehe. Es gibt viele Zitate in der Bibel von der Ehe. Wir gehen zum Jeremia, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Gottes Wort sagt, und das Herr Wort geschah zu mir. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und spricht. So spricht Yahweh. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man ich seht. Da war Israel, dem Herr heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sie schuldig und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Damals hat Israel dem Herr enttäuscht. Damals wurde die Hochzeit nicht zustande gekommen. Aber er wird ausschließlich Israel heiraten. Eine Person könne jüdisches Blut in der Adern haben. Aber das ist keine Garantie, dass diese Person Joshua heiraten werde. Um heiraten zu dürfen, muss man Reue empfinden, um von seinen Sünden zu trennen. Man sollte auch mit dem gesegneten Blut des Messias Joshuas gewaschen werden. Baruch Hashem. Also, es spielt keine Rolle, ob man jüdisches Blut hat oder nicht. Das Wichtigste ist, dass man Reue über die Sünde empfinde. Falls man kein jüdisches Blut hat, kommt man zu dem Elohim Israels. Und man wird eins mit Israel und die Person darf Joshua HaMashiach heiraten. Joshua heiratet nur Israel. Ich lehre es, da man sehr häufig hört, Israel wurde durch die christliche Kirche ersetzt. Die christliche Kirche ersetzte Israel, weil Israel gar nicht mit Joshua wollte. Es ist nicht so. Yahweh hat den Bund mit Israel geschlossen. Bitte, hör gut zu. Yahweh heiratete damals nicht sein eigenes Volk, weil sie die Wahrheit verfälschten. Sie haben das goldene Skal vergöttert. Es war eine Orgie. Auch wenn es keine sexuelle Orgie war, haben sie die Wahrheit durch das goldene Skal verfälscht. Sie haben ihre Augen von Elohim abgewendet. Sie haben das goldene Skal vergöttert. Das Götzendienst ist nach der Bibel genauso wie die Hörerei. Das Götzendienst gleicht den Ehebruch auch. Jede Art von Götzendienst ist abscheulich. Er sagt, Israel praktizierte den Ehebruch, auch Juda. Die zwei Häuser praktizierten den Ehebruch. Es steht in der Bibel. Deswegen wurden sie Gefangenschaft nach Babylonien mitgenommen. Meine Lieben, diejenigen, die neu in der Kehilla sind, hört bitte diese Lektion gut zu. Wenn Yahweh Israel wegen dem Götzendienst des goldenen Kalbes nicht heiratete, wie ist es möglich, dass man etwas anderes versteht? Lasst uns alles analysieren. Wenn Gott Elohim zeigen würde. Israel enttäuschte mich, weil Israel die Ehre brach. Aber ich werde mich eine andere Hure suchen, die christliche Kirche ist, die den Sonntag hält, die Weihnachten, den Freundschaftstag feiert, die meine Feste nicht hält, die den Schabbat nicht hält, die mich nicht gehorcht, die meinen richtigen Namen nicht sagt. Trotzdem heirate ich sie. Aber wie? Er hat eine Hure nicht geheiratet. Wie kann er eine andere heiraten? Wer versteht? Er hat keine Hure damals geheiratet. Wie kann er mit einer anderen Hure dieses Mal heiraten? Er wird eine heilige Jungfrau heiraten. Baruch Hashem. Er wird Israel heiraten. Halleluja. Er wird nur Israel heiraten. Herrlichkeit zu Yahweh, dass ihr seine Tora gehört habt. Schma, Schma, ihr habt die Tora, den Namen von Yahweh, gehört. Und jetzt erfüllt ihr die Tora Yahwehs. Falls ihr nicht richtig die Tora erfüllt, ich empfehle euch, es zu tun, weil die Hochzeit zu nah ist. Es sei nicht, dass ihr unvernünftigen fünf Jungfrauen. Sie haben danach geweint, dass sie kein Öl des Ruach HaKodesh hatten. Baruch Hashem. Bald werden wir ein Video einer jüdischen Hochzeit sehen, damit man versteht, womit die Lehre unserer Adon Yahshua HaMashiach kommt. Ich wiederhole. Die Hochzeit wäre es geschehen, wenn die Israeliten die Vergötterung des goldenen Kalbes nicht verehrt hätten. Die Hochzeit wurde verschoben und bald wird diese Hochzeit gefeiert werden. Der Ehevertrag wurde schon unterschrieben und was Yahweh unterschreibt, streitet er nicht. Er ist nicht wie die Menschen. Wir gehen nochmal zum Levitikus Kapitel 23, Vers 17. Der ewige Vater ruft sein Volk aus der vier Seiten der Erde, damit sie ihn heiraten. Aber die meisten wollen nicht heiraten. Ich möchte Yahshua heiraten. Ihr auch? Wenn ich heiraten will, was soll ich machen? Ich muss mich in Heiligkeit halten. Also, Kapitel 23, Vers 17. Gottes Wort sagt, ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote bringen, als Schwingopfer, von zwei Zehntel feinsten Mehl, gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herr Yahweh. Warum diese Brote sollten gesäuert werden? Ich habe schon gelernt, es gibt noch Sünde im Haus Israel und im Haus Juda. Wenn die Hochzeit gefeiert wird, werden viele sagen, aber ich bin zu einer messianischen Kehila gegangen. Man hat mir deinen richtigen Namen und deine Feste gelehrt. Ich habe den Schabbat gehalten. Der Herr wird sagen, raus von hier, Übertreter der Tora, ich kenne euch nicht. Ihr habt die Bosheit verübt, Ehebrecher, Trinker, Mogler. Der ewige Vater spricht nicht so, aber er wird jemanden Diebe sagen. Versteht ihr? Also, wir müssen den Schabbat und die Feste halten, aber in Heiligkeit. Ansonsten wäre alles umsonst. Halleluja, Halleluja. Ich möchte auf dies Nachdruck legen. Man wird eine Gabe mit den zwei Broten mit Sauerteig stellen. Man wird auch Wein, Honig und Obst dazulegen. Und wir werden uns alle erfreuen. Falls es jemand gibt, der noch nicht seine Sünde entsagen hat, ihr habt noch Zeit, bereut eure Sünde und trennt euch von ihnen. Falls ihr es nicht macht und ihr zum Fest kommt, werdet ihr nicht heiraten. Ich möchte euch einladen und ermahnen, dass ihr zum Fest in Heiligkeit kommt, damit ihr mit dem Ruach HaKodesh getauft werdet. Ich habe schon den Ehepaaren gesagt, sie sollen auf Sex während drei Tage verzichten, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wenn ihr zum Fest kommt, bitte, eure Kleidung muss sehr sauber sein. Keine schmutzige Talits, die Parochet sehr sauber und gut gebügelt. Halleluja, Halleluja, Baruch Hashem. Nur Yahshua hat keine Sünde. Er ist perfekt. Shabbat fällt auf den dritten Monat, Sivan. In der dritten Monat und vierten Monat muss er noch vorbeikommen, um die letzte Ernte zu ernten. Im Yom Teruah ist der letzte Ernte und dann wird das Fest der Trompete gefeiert. Wir werden auch kommen, um dieses Fest mit viel Liebe zu feiern. Wenn der ewige Vater es erlaubt und wir noch in 4 Monaten hier sind, wir gehen zum Johannes Kapitel 4. Derjenige, der den alten Bund nicht versteht, versteht er den neuen Bund auch nicht. Wie kann man sagen, dass man heiraten wird? Derjenige, der heiraten wird, ist Israel. Nur Israel. Seid ihr Israel? Wie viele Israeliten gibt es hier? Wie viele Israeliten gibt es hier? Baruch Hashem! Johannes Kapitel 4, Vers 34 und 35. Yahshua spricht zu ihnen. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Der Adon spricht nicht von Shabbat, sondern vom Yom Teruah. Das Fest der Trompete. Ich lese weiter fort. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Meine Lieben, ich habe schon gelernt, dass die ganzen Samaritaner rauskamen. Sie haben an eine Ehebrecherin wegen ihrer Bezeugung geglaubt. Sie hatte ihre Sünde bereut. Alle glaubten ihr. Und als sie rauskamen, waren alle weiß gekleidet. Das ist in der Bibel. Also, nur derjenige, der seine Bekleidung hat, heiratet. Aber nicht die Nackte. Wir gehen zum Offenbarung Kapitel 19. Falls ihr noch nackt seid, zieht euch an. Ihr könnt sagen, ich bin gekleidet. Ja, aber die Kleidung, die ihr trägt, kann man sehen. Das hilft nicht, meine Lieben. Es soll die geistliche Bekleidung sein. Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 und 8. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut, nur Israel, hat sich bereitet, und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Was bedeutet es? Die Mitzvot, die Gebote der Tora, die wir nicht von Glauben gesprochen, auch wenn Glaube und Gerechtigkeit verbunden sind. Glaube bedeutet Glauben, Vertrauen und Gehorchen. Glaubt ihr? Glaubt ihr? Eine Frage. Gehörst ihr? Die meisten nicht, oder? Ihr glaubt. Die Dämonen glauben auch und zittern. Die Hure, die Drogdealers, die Satanisten glauben auch. Und? Die Gerechtigkeit sind die Gebote. In dem originalischen hebräischen Text heißt, dass man die Gebote halten soll. Nicht ehebrechen, nicht begehren. Dass man den Schabbat halten soll. Alles ist in der Tora. Baruch Hashem. Halleluja. Schließe eure Bibel und öffne eure Augen. Breit offen. Das Fest von Shabbat ist das Wochenfest. Das Fest von Shabbat ist das Wochenfest. Es geschah, dass Mose stieg den Berg hinauf. Yahweh gab ihm die Tafel der Tora. Er kehrte zurück, sah den Götzendienst des goldenen Kalbes und zerbrach die Tafel. Die Hochzeit war schon geplant. Yahweh wollte ihnen die Tora geben. Sie wären Priester Kohanim gewesen. Als die Hochzeit nicht gefeiert wurde, wurde sie nicht gestrichen. Sie wurde verschoben. Joshua wird heiraten. Joshua ist Yahweh. Wir haben nur einen Gott, einen Elohim, Baruch Hashem. Wen heiratet er? Nur Israel. Ein Jude mischt sich nicht. Ihr sollt euch mit den Heiden nicht mehr mischen. Ihr seid schon Bene Israel. Nicht mehr. Das ist vorbei. Falls ihr mit jemandem einen Kaffee trinken geht, es gibt nur einen Grund. Ihr werdet diese Person von der Tora sprechen und nicht von euren Klatsch. Baruch Hashem, falls ihr ein Getränk trinken geht, werdet ihr das Gleiche machen, nur von der Tora zu sprechen. Bringe die Tora bei, höre keinen Klatsch. Es ist besser, dass ihr hin nicht geht, wenn ihr nur den Klatsch der Person hören wollt. Ich rede in allgemein. Die Zeit soll sein, von den Tora zu sprechen. Baruch Hashem. Meine Geschwister, wenn wir wüssten, wie viele Tage noch auf der Erde verbringen werden, würden wir die Zeit ausnutzen, die Tora schneller zu lernen. Der Ehevertrag wurde lediglich für Israel gemacht. Und Joshua heiratet nur mit jemandem, der die Tora hält. Baruch Hashem. Halleluja. Hält ihr die Tora? Liebt ihr die Tora? Kommt ihr zum Fest von Shabbat? Ich empfehle euch, zum Fest zu kommen. Ich empfehle euch, dass ihr morgen zum Rosh Chodesh kommt. Komm, wir werden uns erfreuen. Ihr wisst, was wir morgen machen werden. Eine Generalprobe, von was irgendwann die Hochzeit des Lammes sein wird. Habt ihr es verstanden? Habt ihr verstanden, was wir morgen machen werden? Und vor allem, am Donnerstag? Ja, am Donnerstag werden wir kommen, eine Generalprobe zu machen, von was wir eines Tages machen werden. Bald werden wir Joshua von Angesicht zu Angesicht sehen. Halleluja! Meine Lieben, bitte, steht auf! Gesegnet sei Joshua HaMashiach! Ich möchte, dass ihr eure Bibel in Sacharja aufmacht. Mit diesem Pasuk, mit diesem Vers, beenden wir die Predigt. Gesegnet ist Joshua HaMashiach. Er wird uns holen. Nicht vergessen, dass es keine Entrückung geben wird. Nimm diese Idee aus euren Kopf raus. Es wird ein Nachsal, aber nach der großen Trübsal für die Gläubigen an Joshua. Geben und die Tora halten. Baruch Hashem. Sacharja Kapitel 8. Meine Geschwister, wir müssen nicht warten, bis die Prophezeien sich erfüllen. Sie erfüllen sich schon. Sie erfüllen sich vor unseren eigenen Augen. Sacharja Kapitel 8, Vers 23. So spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott Yahweh mit euch ist. Habt ihr es verstanden? Schließt eure Bibel und öffne ganz breit eure Augen. Diese Prophezeiung erfüllt sich schon vor unseren eigenen Augen. Diese Prophezeiung ist nicht für eine spätere Zeit. Diese Prophezeiung soll in die vor Trübsal und in die Trübsal geschehen. Dies ist symbolisch. Es ist wörtlich. Aber das ist echt. Man ergreift schon beim Zipfel einen jüdischen Mann. Brüder, man muss beim euren Zipfel ergreifen. Mein Bruder, zeigt eure Talit und Zipfel. Man muss bei eurem Zipfel ergreifen. Die Prophezeiung wird sich erfüllen. 10 Männer, ich bin zum Homepage reingegangen. Wir gehen hin alle. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ich habe einen Bruder durch Internet gelehrt. Der Mann weinte. Ich konnte ihn sehen, da er seine Kamera hatte. Ich selbst hatte keine Kamera, aber ich konnte ihn sehen. Er sagte, Pastor, Sie sind eine Segnung für mein Leben. Ich halte den Shabbat. Ich halte die Moadim vom Hashem Yahweh. Ich habe die ganze Predigen runtergeladen und die ganze Zeit höre ich sie. Ich benutze sie, um meine Kehila zu lehren. Baruch Hashem, die Prophezie erfüllt sich. Die Prophezie erfüllt sich. Lasset uns den ewigen Vater preisen. Halleluja!